aneinander. Alle heißen attraktiv, Feuersalamander. Im Eifer des Gefechts wirkt das weibliche Geschlecht für den Geist von geilen Rest wie das Kreisen vor der Landung. Weniger Lust als den Drang zu erleben, doch gegen den Frust hilft nur das Leben. Ich lasse mich eben mal fallen auf den Schemel, als ich bemerke, dass ich Lust hab zu gehen. Plötzlich steht sie im Raum der Bewegung der Hüften, fällt jeglicher Zaum, das verlegene Hüpfen von jeglichen Frauen wird verschmäht, denn die Kerle sind lüstern am Schauen und sie hat jeden Blick auf sich, doch sie hat nur den Blick auf mich und sie ist langsam im Tanzen, aber wild in den Augen und das Ganze kommt mir vor wie ein verwegener Traum. Langsamer Tanzen. Langsamer Tanzen, wie sie mich ansieht. Mit dem Blick, mit dem sich alles zusammenzieht, vermittelt das Gefühl, dass sie, wenn sie tanzt, fliegt. Körper mit der Taille einer Uhr, in der Sand fließt. Sie ist engelsgleich, mein Gehirn wird zum Denken zu weich. Kann mich nicht lenken und weiß, die letzten 23 Jahre waren verschwendete Zeit. Ist sie Intervention, Inspiration für den letzten miesen Peter, jetzt verschwindet sie schon. Ich bleibe zurück, es kommt mir vor wie Stunden. Ich atme kurz durch, hab den Schock überwunden und traumhaft. Die Erfahrung nicht glaubhaft, sie ist die Blume, die blüht in der grauen Stadt. Sie ist die Offenbarung, platonisch, erotische Grenzwegerfahrung. Langsamer tanzen. Langsamer tanzen. Langsamer tanzen. Langsamer tanzen. Langsamer tanzen.